mich kein geneigter Wind, lernt mein Glück niemals liegen, desto sicherer bleib ich liegen, denn da ich niedrig bin, so stoß ich irgendan. Geht mich kein geneigter Wind, lernt mein Glück niemals liegen, desto sicherer bleib ich liegen, denn da ich niedrig bin, so stoß ich irgendan. Wer in der Tat schon liegt, der fürchtet keinen Fall und wird zu keiner Zeit des Unglücks leichter Ball. Wer darum steigen muss, damit er fallen kann. Wer in der Tat schon liegt, der fürchtet keinen Fall und wird zu keiner Zeit des Unglücks leichter Ball. Der darum steigen muss, damit er fallen kann.